Byte FM in eigener Sache. Hallo, hier ist Markus von Lea Porcelain und ich habe mich gefragt, wer das eigentlich ist, der Byte FM immer unterstützt, weil ich immer das Radio höre und auch immer die Werbeslogans höre, dass man Mitglied werden soll. Und da es mein Lieblingsradiosender ist und ich wirklich täglich höre, frage ich mich, wer spendet. Und jetzt sitze ich hier und ich bin noch kein Mitglied, aber dabei müsste ich jetzt eigentlich eins sein. Deswegen werde ich jetzt einfach Mitglied. So einfach ist es. Werdet Freunde von Byte FM. Mitglied werden über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde. Byte FM. Es ist 21 Uhr. Moin Moin, ihr hört Kalamalu bei Byte FM. Mein Name ist Till Lorenzen und laut einer neuen Doku ist Jim Morrison am Leben. Dem gehen wir heute ein bisschen nach. Songs über Jim Morrison. Mogwai waren sich 2008 sehr sicher, Jim Morrison lebt nicht mehr. I am Jim Morrison. I'm dead. Der Song klingt schon eher nach einem Klagelied. I'm Jim Morrison, I'm Dead von Mogwai aus dem Jahre 2008. Seit Januar ist auf Apple TV nun aber eine neue Doku zu sehen, die heißt Before the End, Searching for Jim Morrison, und darin behauptet der Dokumentarfilmer Jeff Finn, einen über 80 Jahre alten Mann in Syracuse, New York gefunden zu haben, der nicht nur genauso aussehe wie Jim Morrison, sondern Jim Morrison sei. Allerdings muss ich jetzt zugeben, ich habe die Doku bisher nicht gesehen, nur eine Menge Artikel drüber gelesen, die vor allem aus Boulevardblättern stammen und die den Wahrheitsgehalt durchaus anzweifeln. Es ist wieder so eine Doku, der Trailer zeigt es auch schon, die auf sehr reißerische Methoden setzt und etwas in die Welt trägt, die diesem Mythos, dieser Verschwörungstheorie einfach nur ein weiteres bisschen Futter gibt. Jim Morrison, ist er wirklich 1971 in einer Badewanne in Paris gestorben? Es gab ja nie eine Autopsie. Wir sehen da mal ein paar weitere Zweifel. Warhouse hat auch einen neuen Song draußen auf dem aktuellen Album Karaoke Moon, und der heißt Jim Morrison, und darin heißt es: I'm 35 and very much alive. Jim Morrison was just a little kid when he died. Also die Bemerkung dahingehend, dass 27 für einen Rockstar ja wirklich sehr, sehr jung war. Jim Morrison ja noch viel vor sich gehabt hätte. Warhouse. I'm 35 and I'm very much alive. I mean, Jim Morrison was just a little kid when he died. There's a story of Icarus and his fall, and something follows me around that connects me to it all. I get the feeling it is growing stronger lately. I try to hose it down with the widest pain of all, but the shadow of mine still drives me crazy. Standing dark and threateningly erect against the wall. I bet you're riding for everyone's approval again. But then again, me, whenever I get lonely, I start writing for you and your approval only. So what was I supposed to do with you, babe? I know you love your combination of poetry and jazz. Well, I'm eloquent, but not that eloquent. I can state something profound about your tits and ass. Violence. I'm the midnight hour striking that city clock in silence. I'm dangerous, but I'm discreet about violence. Still the turning of the heat, and I'm burning up in fire. In Papua New Guinea, there lives a tribe who turned the boys into men with a right. They believe they have to consume the semen of the adults so their maturity can take shape. That's fucking weird. I guess I should have blown a man before I met you, babe. Yeah, I fought a holy war, but believing I did not, until they showed me the wall where the infidels were shot. I hung around for the chase till I lost track of the scent. Then I joined the statisticians for 33%. Then I hung around with the spiritual. They had a pissing test I just couldn't beat, so I joined the prophets of bad weather. Until one day my sunglasses betrayed me. There's a woodpecker that keeps me up at night. You just wait for that tree to come down on my pride. I'm obsessing over my artist life. I'm obsessed with the idea of being obsessed with an artist life, you see. Woo! And I'm working on an idea David Bowie has. mean, Jim Morrison was just a little kid when he died. Gonna live a good life, gonna live a straight life. The moment I figure out what the fuck that looks like. Well, one day they made it clear that the teaching had begun. I saw how to kill a boy who's outnumbered 5-1. Hair grew in places where it was not supposed to grow. I wanted to be mature, but not so mature that it would show. I would talk bad about my mother for you, but please don't ask me to. I would fall on my sword for you, but please don't ask me to. I would step into Indian traffic for you, but please don't ask me to. I would draw all the profits for you. Please don't ask me to. I would pull a stranger's hair out of the shower drain for you. But please, I would take a walk on the Kinsey scale for you. Well, we both know that's not true. It's just what I have to tell myself I did for you. Jim Morrison, ein aktuelles Stück von Martin de Voldere alias Warhouse aus Belgien auf seinem aktuellen Album Karaoke Moon. Diese Doku, Before the End, Searching for Jim Morrison, hat einen Mann aufgespürt, der unter dem Namen Frank in der Welt unterwegs ist, 81 Jahre alt. Und dieser Mann habe eine auffällige Narbe auf der Nase. Und zwar eine Narbe genau an der Stelle, an der Jim Morrison ein Muttermal hatte. Dementsprechend die Behauptung, Jim Morrison hat 1971 seinen Tod gefaked, hat sich operieren lassen, damit dieses Muttermal nicht mehr so auffällig zu sehen ist und lebt jetzt sozusagen inkognito als Hausmeister in einem Vorort von New York, und das klingt für mich alles relativ unwahrscheinlich. Gleichzeitig könnte man natürlich auch denken, vielleicht hat er sich ja wirklich zurückgezogen und er wollte ja auch, als er nach Paris gegangen ist, ein bisschen Abstand vom Rockstar-Leben, vom Trubel rund um seine Person gewinnen, und vielleicht sitzt er jetzt tatsächlich seit über 50 Jahren irgendwo rum und genießt die Spekulationen über sein Ableben und dass er so ein Mythos geworden ist. Steve Taylor hat einen Song gemacht, der sich mit dem Grab von Jim Morrison in Paris beschäftigt und eben auch diesem Phänomen, dass dieses Grab eine regelrechte Pilgerstätte für viele geworden ist. Steve Taylor, Jim Morrison's Grave. Thank you. Steve Taylor, Jim Morrison's Grave. Ihr hört Kalamaloo bei White FM. Das gerade ein Song, der sich durchaus vor Jim Morrison verneigt. Steve Taylor, Fan von Jim Morrison, Bewunderer von dessen Kunst, von dessen eigenwilliger Persönlichkeit. Das ist nicht bei allen in der Musikwelt so. Viele konnten mit Jim Morrison nichts anfangen, halten ihn für einen Macho, für einen Möchtegern-Poeten, für einen, der sich mehr darum gekümmert hat, für Skandale zu sorgen, als dass er wirklich ein Künstler war. So sieht es David Crosby beispielsweise. 1998 hat er mit seiner Band CPR, das ist die Gruppe, die er mit Jeff Peaver und James Raymond gegründet hat, ein Album rausgebracht. Das heißt auch einfach CPR und das eröffnet mit dem Titel Morrison. Und da ledert Crosby durchaus los und sagt, er glaubt nicht, dass Jim Morrison wirklich das sein wollte, was er geworden ist. Er war eine verlorene Seele, der es aber eben auch nicht besser wusste, sich aber auch nicht helfen lassen wollte. CPR, Morrison. Matter. CPR rund um David Crosby Morrison. Nicht unbedingt eine Lobeshymne auf den Mann aus Los Angeles, der mit The Doors ja Weltruhm erlangt hat und eine der erfolgreichsten Band der späten 60er, frühen 70er Jahre angeführt hat. Unzweifelhaft war Jim Morrison von großen Autoren wie Rimbaud, Flaubert oder auch Bertolt Brecht beeinflusst und er hat auch den ein oder anderen sehr guten Text geschrieben, keine Frage. Er hat aber auch immer sich sehr als der große, mysteriöse Poet inszeniert und das hat nicht unbedingt vielen oder einigen zumindest imponiert. Radiohead rund um Tom York haben auf ihrem Debütalbum Pablo Honey nämlich auch einen Song, der sich mit Jim Morrison befasst im weitesten Sinne. Anyone Can Play Guitar ist ein Stück, das so ein bisschen runterspielt, dass man sich nicht so wichtig nehmen soll und da drin wird Jim Morrison auch als Wannabe, als Möchtegern bezeichnet. Radiohead. Radiohead, Anyone Can Play Guitar. Auch das nicht unbedingt eine Lobeshymne auf Jim Morrison. Keine Sorge, in dieser Ausgabe Color Malou über Jim Morrison kommen auch noch Künstlerinnen und Künstler zu Gehör, die ihn durchaus schätzen, aber jetzt wird's nochmal richtig übel. Die Gruppe TISM, This Is Serious Man aus Australien, war eine der führenden Underground Alternative Rock Band Australiens der 80er Jahre und auch die haben einen Song, der heißt Morrison Hostel, Anlehnung an das Album von The Doors, Morrison Hotel, und das ist wirklich eine Abrechnung par excellence. Jim Morrison oder Jimbo wird hier wirklich regelrecht zerlegt, wie bei so einem Rose. Da wird kein gutes Haar an ihm gelassen. Er wird als, ja, Crock of Shit bezeichnet, als Scheißkerl oder Mistkerl oder Scheißhaufen und dazu eben auch noch als versoffener Idiot dargestellt. Das erinnert mich an ein Zitat von dem Musikjournalisten Lester Banks, der Jim Morrison auch als Bozo Dionysos bezeichnet hat, also eben auch den versoffenen Idioten, der mit ein bisschen Glück eben dahin gekommen ist, wo er war und eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu bieten hatte. TISM selbst sind auch immer mit Sturmhauben aufgetreten, haben ihre eigene Identität verschleiert. Da ist natürlich auch viel Inszenierung im Spiel und wir hören uns jetzt aber mal an, was sie zu Jim Morrison zu sagen haben. Ich sag mal so, nett wird's nicht. Jimbo, boy, you're a crock of shit. You're a boozed, selfish thug. Why don't you give your mouth a go? And in the other hole, put a plug. By Christ, you've got a long, long way on a schoolboy's talent with words. One crappy bit of symbolism, and you're adored by an army of turds. You're a selfish, rude, arrogant prick. You're basically pretty stupid. You're Mr. Sism's a lump of shit. And so are all the girls you've rooted. So don't talk about being sad and lonely or fucking misunderstood. 'Cause underneath that self-pitying phony is a selfish, brutal hood. I support the police that took you off stage. I support the fact you bled. I support the cops who carried you off. I support the fact you're dead. I think that you're a troubled guy. I'm in my supermarket and some prick pushes in front of my trolley. I'll be reminded of your stinking bravado and I'll ask the cunt to say sorry. Your fans would excuse every rudeness just 'cause it comes from you. You tell them to go drop dead and they'd say, oh, how true, how true, how true. You need a 9-to-5 job, Jimbo. You need to get to Flinders Street by train. Go and find yourself a regular income. Then you can write a song about pain. Try and save for the kiddies' school fees. Take some care when you drive a car. Put your goddamn rubbish in a bin, you fucking great rock superstar. You have spawned a host of cocksure shits that are nearly always filthy rich and think, 'cause they're a little bit like old Jimbo, they can act like stinking pricks. An army of brainless arty youth, they look down Jimbo, he's in top form, whining about this harsh, cruel world and the fact he was ever born. Remember, his fans are racked and mourning over their suffering lives. And go down and discuss it and thrash and treasure, at least if Daddy'll drive. Jimbo! King of the private school kids. The girls from PI. TISM aus Melbourne. Jim Morrison-Fans scheinen sie nicht gewesen zu sein. Überhaupt waren sie in diesem Song, zumindest nach diesem Song zu urteilen, keine Fans oder sind keine Fans von all denjenigen, die so das Leiden in Musik inszenieren. Auch Morrissey und Robert Smith von The Cure, Morrissey von The Smith bekommen hier ihr Fett weg und all diejenigen, die sozusagen dieses Leiden an der Welt so melodramatisch in Musik gießen, das können sie schlichtweg nicht leiden. Und Jim Morrison ist dann leider derjenige, der hier als Watschenbaum herhalten muss. Jetzt müssen wir Jim Morrison auch nochmal ein bisschen verteidigen. Ich selbst muss ja auch sagen, dass ich sehr viele Songs von The Doors sehr, sehr mag, mit ihnen, mit ihrer Musik groß geworden bin und dementsprechend auch da das mit einem gewissen weinenden und einem lachenden Auge höre, wenn er dann jetzt hier sozusagen so fertig gemacht wird. Deswegen hören wir jetzt auch mal seine eigenen Worte beziehungsweise wohlwollende Worte für ihn. Es gibt eine Version des Gedichtes In American Prayer von Jim Morrison, das William S. Burroughs aufgenommen hat. Burroughs wiederum auch ein Idol von der Texterei her für Jim Morrison selbst. Und er hat das Ganze sozusagen zur Musik von The Doors mit aufgenommen. Und dazu hören wir noch ein Gedicht von Patti Smith, A Fire of Unknown Origin, das sie wiederum auch Jim Morrison gewidmet hat. Also, jetzt mal zwei Fürsprecher für Jimbo Morrison. Blood in the street. Blood in the street and roaming dogs in heat. Rabid foaming, a beast cage in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in? The ceremony's about to begin. The body of his mother rotting in the summer ground, he fled the town. Yeah! Went down south and crossed the border. Yeah. Left the chaos and disorder back there over his shoulder. One morning you woke in a green hotel with a strange creature groaning beside him. Sweat oozed from its shiny skin. Is everybody in? The ceremony is about to begin. Oh, I have a great story. The Jim Morrison. Jim Morrison had drowned in a bathtub in Paris. Seems a goddamn odd thing to happen to me. Blood in the street. Blood in the street and roaming dogs in heat. Rabid foaming, a beast cage in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in? Everybody in? Is everybody in? Is everybody in? Jim Morrison, the beneficent influence of Rambo, Rambo. Jim Morrison, the beneficent influence of Rambo, Rambo. Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? Byte FM. Five unknown origin took my baby away. Five unknown origin took my baby away. To love and all my sisters riding up the highway. And it's sad they pass. Death comes rising, death comes creeping, death comes. Something that remains. Death and maybe sick and crazy, 'cause I fought my baby. Fire of Unknown Origin, Patti Smith. Die Gruppe Blue Oyster Cult hat dann ihr achtes Album auch noch danach benannt. Der Song in ihrer Version ist deutlich bekannter, aber ich wollte das Original von Patti Smith spielen, die sich hier sozusagen vor Jim Morrison, naja, vielleicht nicht verneigt, aber zumindest ihm sozusagen seine Bewunderung ausspricht. Jim Morrison, angeblich ist er noch am Leben, das behauptet eine dreiteilige Doku, die angeblich einen Anfang 80-jährigen Mann gefunden hat, der genau aussieht wie Jim Morrison und probiert ein bisschen seine Identität und Herkunft zu verschleiern. Und das sind dann schon sozusagen Indizien genug, um zu sagen, das muss er sein. Und es gibt viele Leute, die Jim Morrison ja auch nachgeeifert haben, ihn probiert haben nachzuahmen. Und Robin Hitchcock, der hat ein Stück veröffentlicht, das heißt The Lizard. Jim Morrison hat sich ja selbst auch oft als Lizard King bezeichnet. Der Lizard kommt in vielen Texten drin vor. Aber Robin Hitchcock macht hier einen ganz interessanten, ganz cleveren Kniff, denn er inszeniert sich so ein bisschen selbst als vielleicht als Nachfolger des Lizard Kings, warnt aber gleichzeitig davor, dass man vielleicht das Ganze mit den Drogen nicht so übertreiben sollte, weil sonst endet man eben vielleicht wie Jim Morrison, der höchstwahrscheinlich eben ja doch auch tot ist, 1971 in Paris gestorben. Robin Hitchcock mit The Lizard. stars are out of date. The lizard had them on a plate. You vomit in the shed. The lizard got there first. He's dead. FM. Posing as a real singer. Da haben wir noch eine Fürsprecherin für Jim Morrison gefunden. Lana Del Rey, Gods and Monsters von ihrem Album Born to Die. Sie singt da drin, dass man versuchen sollte, sich selbst ehrlich zu machen, ehrlich zu bleiben, aufrichtig und authentisch und eben wie Jim Morrison, der sich nicht hat verbiegen lassen von den Anforderungen von Plattenfirmen, von Fernsehstationen und der lieber dann gesagt hat, okay, dann gehe ich jetzt mal für eine Zeit lang ins Exil, um mich selbst wiederzufinden, bevor ich mich hier von allem verbiegen lasse. Lana Del Rey. Und damit sind wir am Ende angekommen, dieser Ausgabe von Kalamalu hier auf Byte FM. Mein Name ist Till Lorenzen. Eine Stunde lang Musik über Jim Morrison, weil es eine neue dreiteilige, sehr, sehr reißerische Doku gibt, dass Jim Morrison angeblich noch lebt. Wir enden mit Frank Zappa. Der hat ein Album 1981 rausgebracht, ein Live-Album namens Tinseltown Rebellion mit dem gleichnamigen Titeltrack, in dem auch Jim Morrison erwähnt wird und das übergeordnete Thema dockt so ein bisschen an das von Lana Del Rey an. Macht Musik, für die ihr auch einstehen könnt, hinter der ihr stehen könnt. Lasst euch nicht verbiegen von der Industrie. Seid nicht Punks, nur weil Punk gerade in ist, wenn ihr Punk überhaupt gar nicht fühlt. Und ich glaube, Jim Morrison wird hier so als eine Art ambivalente Figur dargestellt. Er war durchaus einer, der für etwas einstand, aber auch jemand, der etwas sein wollte. Und wenn einer so etwas immer sezieren konnte, dann eben Frank Zappa. Macht's gut. Wongs to Starwood to the whiskey on the strip. You can hear the crashing, blasting strum of bands that come to be real hip and get a record contract from a talent scout someday. They'll sell their ass, their cocks and balls, they'll take the check and walk away. If they're lucky, they'll get famous for a week or two perhaps. They'll buy some ugly clothes to wear and hope the business don't collapse before some stupid magazine decides they're really good. They're a Tinseltown Rebellion band from downtown Hollywood. Tinseltown Rebellion. Tinseltown Rebellion band. It's a little bitty Tinseltown Rebellion. A Tinseltown Rebellion Band. They used to play all kinds of stuff, and some of it was nice. Some of it was musical, but then they took some guy's advice. To get a record deal, he said they would have to be more punk. Forget their chops and play real dumb, or else they would be sunk. So off they go to SIR to learn some stupid riffs and practice all their poses in between their powder sniffs. Chop a line now, snort it up now. When they think they've got it, they launch a new career. Who gives a fuck if what they play is somewhat insincere? Tinseltown Rebellion. Tinseltown Rebellion Band. A Tinseltown Rebellion. A Tinseltown Rebellion Band. Did you know that in Tinseltown, the people down there think that substance is a bore? And if your new wave group looks... Byte FM, in eigener Sache. Hallo, ich bin Götz Bühler. Liebe Freundinnen, liebe Freunde von Byte FM.